Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 15. Dezember 2025. Mein heutiger Weg durch die Fun City Barcelona führt mich erst einmal in die Haiti Bar, wo ich mir einen Cortado bestelle. Dann werfe ich einen Blick auf die Presse. Da liegen die Zeitungen La Vanguardia, El Periódico, El País. USA. Eine hochkapitalistische Räuberbande aus Milliardären hat die größte Militärmaschinerie des Planeten unter Kontrolle und erpresst die halbe Welt. Gespenstisch. Diese Scheißkerle, denke ich, drohen mit Bombardierungen und Invasionen überall dort, wo ihnen etwas nicht in den Kram passt oder sie fette Beute machen können. Etwa Bodenschätze in Grönland oder die Ölreserven Venezuelas. Und der Wertewesten, der schaut gelähmt vor Feigheit zu. Der Boss der Bande, ein orangenfarben geschminkter Greis mit Pfannkuchengesicht, beschimpft alle und jeden, der ihm nicht die Schuhe legt. Es haben wieder Einkehr gehalten in die wunderbare Demokratie. Willkür, Rassismus, Erpressung, selektive Morde, Massenmorde, Lüge als normaler Umgangston, Zensur, Schutzgeldabzocke, Manipulation der Massenmedien, Manipulation der Börse, Zerschlagung von Gesundheits- und Bildungssystemen, Kasernenhofjargon, Zotensprache, Männerklo-Vokabular, Frauenverachtung. Barcelona, Fun City Blues. Geht man in diesen Vorweihnachtstagen durch die Straßen der Stadt und lässt all die Festbeleuchtung auf sich einwirken, dann fragt man sich doch noch ab und zu einmal nach dem Ursprung und Sinn dieses ganzen Rummels, der Weihnachten heißt. Also, vor 2025 Jahren wurde ein Knabe in einem Stall geboren. Die Eltern waren auf der Flucht. Heute habe ich eher den Eindruck, Jesulein wurde in Las Vegas geboren, im Leuchtstoff-Reklame-Zauber der Spielhöllen und Casinos. So viel Licht ist hier in den Straßen. Gehe über die Via Laietana in Richtung Radio. Die Zeitung kaufe ich heute am Kiosk vor dem Kathedralenplatz. Bei der Banco Bilbao Biscaya. Es gibt eine Beilage. Barcelonas Jums de Nadal. Barcelona. Ciudad de Jum. Dicen y Creativitat. Wortspiel. Gute Weihnachtslichter. Barcelona, Stadt des Lichts, des Designs und der Kreativität. Die lokale Geschäftswelt preist dort die schön festlich beleuchteten Kaufboulevards und Konsumpaläste an mit Stadtkarte. Naja, wie gesagt, Haiti Bar. In der Haiti Bar sitzen ein paar Rentner, drei Malocher in Arbeitsklamotten. Barça in der Krise. Naja, das ist lange her. Das 0:3 in England tat weh. Aber jetzt haben sie wieder Oberwasser. 4 Punkte Vorsprung vor Real Madrid. Und ich lese, Anwohner des Camp Nou haben seit dem Stadion Neu- bzw. Umbau Risse in den Wänden ihrer Häuser und Wohnungen. Sie wollen den Club verklagen. Lamine Yamal sei gar nicht so gut, meint einer. Der sei überbewertet und Flicks Taktik ein Scheiß. Ja, Vox Populi. Hosiana, kreuzigt ihn. Gehe weiter über die Rambler. In der San Pau meint eine alte Frau zu ihrem Mann, diesen Bram Freiling sollte man nutzen. Ich brauche einen Moment, bis ich merke, dass sie Black Friday meint. Ach ja, und Black Week. Barcelona, Fun City Blues. Der Touristenstrom hat sich ein wenig ausgedünnt, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Viele Asiaten, überall, auch elegante Leute aus den, wie ich vermute, Emiraten. Sie tragen schwarze Klamotten und viel Goldschmuck darauf. Überall Polizeistreifen in Uniform und Zivil. Der Weihnachtsmarkt ist auch sehr stark bewacht. Polizeikräfte mit Maschinenpistolen. Die Platanenbäume sind mit Lichterketten geschmückt. Die Passanten gehen in Winterjacken durch den kalten Tag. Eine Protestaktion vor dem Carrefour-Supermarkt, eine Mahnwache für Gaza und Palästina. Barcelona im frühen Wintereinbruch. Ein friedliches Bild. Niemand bombardiert uns, keine Amokläufe, keine Massenverhaftungen, keine Hungerschlangen. Wie in Kiew oder Rostow oder Washington und Gaza, Berlin und Istanbul. Es war der letzte Samstag im November. Ich gehe ins Studio und beginne die Sendung. Willkommen im Niemandsland zwischen allen Fronten. Dezember in Niemandsland. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche. Und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst, und nach jedem Wort, das du sagst, und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders als sie vorher. Wenn ich jetzt, wo, wenn ich hier, wie, dann ohne Liebe, wer, wenn ich wir. Nicht retten, das ist dir alles eine Nummer zu groß. Und die Weltenretter waren schon so oft da, doch die meisten verschlimmen es dann bloß. Und doch freut mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich stehe. Und ich schaff's einfach nicht einfach zuzusehen, wie alles den Berg runtergeht. Wenn ich jetzt, oh, wenn ich hier, wie, dann ohne Liebe wär, wenn ich hier. Nicht ändern, dann tun's eben andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinernes Gesicht. Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist plötzlich eine Autobahn. Und wenn du jemals wieder zurückkommst, fängt alles von vorne an. Wann, wenn ich jetzt, wo, wenn ich hier, wie, wenn ohne Liebe wär, wenn ich hier. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Herbsttag in Barcelona, Barcelona Fun City, strahlend blauer Himmel, kühle Luft, die Stadt ist festlich geschmückt. Die Medien vermelden, dass Barcelona die schönste Weihnachtsfestdekorationsstadt Europas sei. Weihnachtsbeleuchtung, Straßendekoration, Weihnachtsmarkt an der Kathedrale, alles fein und Schmuck. Damen und Herren aus aller Welt ziehen als nie mehr abreißender Ganzjahrestourismusstrom durch das Konsumzauberland Barcelona. Alle sind willkommen. Bienvenue, welcome, bienvenidos. Nur die Einwohner, wenn sie nicht obere Mittelklasse oder reich sind, müssen verschwinden, werden vertrieben, müssen Platz machen. Für Investoren und Immobilienfonds aus dem Ausland. Business first. Hinter den schönen Fassaden dämmert das Elend. Niemand kann sich mehr eine Wohnung in Barcelona leisten. Barcelona hatte noch nie so viele Obdachlose wie in diesem Dezember 2025. Die Zahlen stammen vom Rathaus. 1.784 Sin Techos, das sind Obdachlose, schlafen auf der Straße. Weitere 2.800 Obdachlose haben Plätze in Notunterkünften gefunden. Über die Dunkelziffer schweigt man. Die Tourismusindustrie vermeldet sich ständig überschlagene Rekordziffern an Übernachtungen pro Hotel. Ein weiteres Kreuzfahrtschiff für den Asiatentourismus ist im Bau. Fast 3.000 Betten soll es aufweisen. Nichts und niemand wird diesen Wahnsinn stoppen. Barcelona Fun City Blues. Mein Weg zum Radio führt mich an diesem Strahletag durch eine saubere Stadt. Alles verströmt eine zarte Sorglosigkeit. Das Herbstlaub wird aufgekehrt. Die Platanen zittern leicht im Sonnenlicht. In solchen Momenten denke ich manchmal an den Film Truman Show mit Jim Carrey, der in einer Kunst- oder Scheinwelt leben muss, in der alles Kulisse ist. Ein gigantisches Komplott ist um ihn herum errichtet worden. Nichts ist wahr, alles ist falsch, gelogen. Perfide Fassade, Menschen, Häuser, Passanten. Sogar sein Eheweib ist eine bezahlte Schauspielerin, die ihn seit Jahren täuscht, um mit Werbespots in der Live-Sendung von Medienmogul Ed Harris Kasse zu machen. Barcelona Fun City Blues. Eine Stadt als Fassade für ein internationales Millionenpublikum, das als nie abreißender Menschenstrom jeweils für 2 bis 3 Tage mit gewaltigen Flugzeugstaffeln eingeflogen wird. Barcelona Fun City Blues, doch der Barcelona Underground lebt noch. Im Raval, in den Außenbezirken von Poblenou, überall gibt es Redukte und Refugien. Ich durchquere das Barrio und gelange zur Rambla del Raval. Orientalische Bratbuden, Coffee-to-go-Läden, Nail-Studios, Phone-Shops ohne Ende. Das Ateneo Enciclopedic liegt auf der Ecke San Pau und Reina-Amalia-Straße, einen Steinwurf vom Parallel entfernt. Hier versuchen ein paar Dutzend Radioaktivisten eine andere Welt aufzubauen, fernab von all dem Glitzerrummel und Kaufrausch. Willkommen bei Contrabanda FM. Willkommen bei einem freien Radio. Mein Name ist Detlef Jeskatz. Ich werde Sie jetzt 2 Stunden durch die Sendung Niemandsland führen. Willkommen. Bienvenidos. Und bienvenidas. Yo. Yeah. Smalltalk und ein Wort schon. Ich ruf an, dann schließ ich die Tür. Zeitlupe, Zeitraffer oder Anruf, der wohl niemals passiert. So what? Lyrik im Dezember 2025. Mascha Kaleko, kein Kinderlied. Kein Kinderlied, warnt Mascha Kaleko im Titel ihres 1968 entstandenen Gedichts, denn die scheinbar harmlos dahinplätschernden Verse münden in den Abgrund der Erkenntnis: Ich fahr nach Nirgendland. Ich komm nach Nirgendland. Wer ins Exil geht, kommt in ein unbekanntes Land. Aber schlimmer noch, verliert das Land seiner Herkunft. Es wird zum unauffindbaren Nirgendland. Hannah Arendt erklärte die Reichweite dieser Situation 1948 in ihrem Essay »Wir Flüchtlinge«. Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingelöst, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Die unter dem Namen Mascha Kaleko berühmt gewordene Lyrikerin wurde als Golda Malka Aufen 1907 in Galizien, heute Polen, geboren und zog 1918 nach verschiedenen Zwischenstationen mit ihrer Familie nach Berlin, wo sie im Scheunenviertel der Spandauer Vorstadt, einem Stadtteil in Berlin-Mitte, in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs. 1928 heiratete sie den Hebräischlehrer Saul Aaron Kaleko, dessen Nachnamen sie nach der Scheidung 1938 als Künstlernamen beibehielt. Berühmt wurde Mascha Kaleko in den 1920er Jahren mit Gedichten, die das Alltagsleben ironisch aufs Korn nehmen und meisterhaft Pfiffigkeit und Melancholie verschmelzen. Einige ihrer Kabarettgedichte wurden vertont. Die Gesellschaftssatire von Ringelnatz, Kästner und Tucholsky praktizierte sie aus weiblicher Sicht und war sich bewusst, dass die Leistung der Frau in der Kultur, also der Titel ihrer gedichteten Antwort auf eine Umfrage, nicht nur darin besteht, die Muse des schöpferischen Mannes zu sein. Berühmt wurde sie in den 30er Jahren mit den gewitzten Großstadtgedichten aus dem lyrischen Stenogrammheft. Mit ihrem zweiten Mann, dem Musikwissenschaftler und Dirigenten Chemio Wienerwehr und ihrem gemeinsamen Sohn Evjatar Alexander Michael, später Steven, ging sie 1938 ins Exil nach New York. Auf einer Gedenktafel in Berlin ist zu lesen: Das Deutschland von damals trieb sie ins Exil und verbot ihre Bücher. Sie emigrierte 1938 nach New York, lebte von 1966 an in Jerusalem. Ihr Grab befindet sich auf dem jüdischen Friedhof Oberer Friesenberg in Zürich. Dort starb sie 1975 auf der Rückreise nach einem Berlin-Besuch im Krankenhaus. Eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands hatte die Unterbrechung der Reise erforderlich gemacht. Sogar Mascha Kalekos letzte Ruhestätte ist die Folge eines flüchtigen Zwischenaufenthalts. Ihr spätes Gedicht »Kein Kinderlied« zitiert den alten Ton, doch die Heiterkeit ist daraus verschwunden. Das zweistrophige Gedicht hat die Form eines Rondos. Die Reise führt im Kreis immer wieder ins Nirgendland. Das reimt sich auf Tand, Sand, auf verbrannt, hat keiner mich erkannt und davongerannt. Mascha Kalekho, kein Kinderlied. Wohin ich immer reise, ich fahr nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind, so heimatlos wie Sand. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland. Die Wälder sind verschwunden, die Häuser sind verbrannt. Hab keinen mehr gefunden, hat keiner mich erkannt. Und als der fremde Vogel schrie, bin ich davon gerannt. Wohin ich immer reise, ich komm nach Nirgendland. Vielen Dank, Claudia, für diesen Beitrag aus der Sendereihe »Eine Prise Lyrik«. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 304. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Y con ayuda de Dios, es por la España. Ein Bürgerkrieg ist kein Krieg, sondern eine Krankheit, schrieb Antoine de Saint-Exupéry. Der Feind steht im eigenen Land. Man kämpft beinahe gegen sich selbst. Spanien durchlitt seit 1936 jedoch eine Tragödie noch größeren Ausmaßes. Das Land wurde in den internationalen Bürgerkrieg verstrickt, der mit der Revolution der Bolschewisten endgültig begonnen hatte. Teil 1: Das alte Spanien und die Zweite Republik. Von Anthony Beaver. Erstes Kapitel: Ihre allerchristlichsten Majestäten. Auf einer unbefestigten Straße irgendwo in Andalusien oder Extremadura ist eines der ersten Automobile Spaniens liegen geblieben. Auf dem Foto umkrampft ein junger Mann noch das Lenkrad. Mit seiner großen Nase und den riesigen Ohren sieht er nicht gerade gut aus. Sein von Brillantine glänzendes Haar ist in der Mitte exakt gescheitelt und er trägt einen Schnurrbart. Es ist König Alfons der 13. Mehrere Männer stemmen sich auf beiden Seiten des Wagens gegen die Kotflügel. Sie haben dunkle, sonnenverbrannte Gesichter und sind ärmlich gekleidet, ohne Schlips und Kragen. Sie strengen sich gewaltig an. Im Hintergrund schauen drei oder vier Gestalten in Hut und Anzug der Szene zu. Ein Reiter, vielleicht ein Grundbesitzer aus der Gegend, hat gerade sein Pferd angehalten. Rechts steht ein Landauer mit zwei Pferden und einem livrierten Kutscher bereit, den Monarchen aufzunehmen, sollte der Motor des Autos nicht wieder anspringen. Die Bildunterschrift lautet: Der innigste Wunsch des Königs sei der direkte Kontakt zu seinem Volke. Wie tief die sozialen und wirtschaftlichen Gegensätze Anfang des 20. Jahrhunderts in Spanien waren, kann kaum augenfälliger demonstriert werden. Zeigt das Foto doch vor allem, dass der König den Bauern so fremd gewesen sein muss, als ob er von einem anderen Stern gekommen wäre. In Spanien, das traditionell streng aus Madrid regiert wurde, rumorte es damals überall, sowohl auf dem Lande als auch in den großen Städten. Niemand kann also behaupten, der spanische Bürgerkrieg habe erst mit der Erhebung der nationalistischen Generäle gegen die republikanische Regierung im Jahr 1936 angefangen. Diese war nur der Kulminationspunkt eines Konflikts, der die gesamte Geschichte Spaniens durchzieht. Zwar stießen dort eindeutig Klasseninteressen aufeinander, aber zwei weitere Antagonisten waren von ebenso großer Bedeutung, der zwischen autoritärer Herrschaft und Freiheitsstreben sowie zwischen Zentralregierung und dem Selbstständigkeitsdrang der Regionen. Die Entstehung dieser drei Konfliktlinien ist in der Art und Weise begründet, wie die Reconquista, die Rückeroberung Spaniens von den Mauren, die Sozialstruktur des Landes geformt und das Denken der kastilischen Eroberer geprägt hat. Der Krieg gegen die Mauren, der mit vielen Unterbrechungen tobte, wurde von Kriegsherren der Westgoten im 8. Jahrhundert begonnen und endete 1492 mit dem triumphalen Einzug Isabellas von Kastilien und ihres Gatten Ferdinand von Aragon in Granada. Für die spanischen Traditionalisten ist dies der Höhepunkt eines langen Kreuzzuges und der Beginn der Zivilisierung des Landes. Von dieser Idee war das Bündnis der Nationalisten von 1936 durchdrungen, die sich ständig auf Isabella und Ferdinand, die glorreichen katholischen Monarchen, beriefen und ihren eigenen Kampf hochtrabend als zweite Reconquista bezeichneten, in der Liberale, Rote und Separatisten die Rolle der Heiden der Neuzeit spielten. Mit Hilfe einer Feudalarmee, die Grundlage der Staatsmacht war, ergriffen die Monarchie und der Kriegsadel in den Schlachten gegen die Mauren wieder Besitz von dem Land. Um die Reconquista fortzusetzen, brauchte der Adel vor allem Geld und weniger Lebensmittel. Das marktfähige Produkt, das viel Geld bringen konnte, war die Wolle der Merino-Schafe. Gemeindeland wurde beschlagnahmt und für Schafweiden genutzt, was nicht nur katastrophale Auswirkungen auf die Ernährung der Bauern hatte, sondern auch Bodenerosion verursachte und eine Landschaft zerstörte, die einst die Kornkammer des Römischen Reiches gewesen war. Für die Schafzucht wurden nur wenige Menschen gebraucht, sodass die einzige Alternative für jene, die nicht verhungern wollten, der Eintritt in die Armee und später der Einsatz für das Weltreich war. Die Bevölkerung Spaniens, die im Mittelalter 14 Millionen betragen hatte, war Ende des 18. Jahrhunderts auf kaum mehr als 7 Millionen geschrumpft. Die autoritäre Herrschaft Kastiliens wandelte sich von einem Regime des Adels und des Militärs zur politischen Kontrolle durch die Kirche. Während der Reconquista, die mit Höhen und Tiefen über 700 Jahre andauerte, hatte die Rolle der Kirche vor allem darin bestanden, das Handeln des Militärs propagandistisch zu stützen und zuweilen selbst in die Kämpfe einzugreifen. Unter Isabellas Herrschaft wurde der Erzbischof als Kriegsherr vom Kardinal als Staatsmann abgelöst. Dabei blieb vor allem während der raschen Ausbreitung des Spanischen Weltreichs die enge Verbindung von Kirche und Militär bestehen. Das Kruzifix schwebte über der halben Welt als der Schatten des Schwertes. Die Gebiete, die das Militär eroberte, wurden danach von der Kirche in den kastilischen Staat eingegliedert. Die Kirche übte uneingeschränkte Macht über das Volk aus, denn sie konnte mit der Hölle drohen, von der die Inquisition bereits auf Erden einen Vorgeschmack vermittelte. Ein einziger Denunziant, die anonyme Anzeige eines Neiders, genügte dem heiligen Offizium. Die öffentlichen Geständnisse, die man den Delinquenten vor dem Auto da Fe, der Ketzerverbrennung, abpresste, ließen ahnen, welche Untaten totalitäre Staaten der Neuzeit begehen sollten. Darüber hinaus kontrollierte die Kirche das Bildungswesen und hielt die gesamte Bevölkerung in einer Art geistiger Schutzhaft, denn sie ließ alle Bücher verbrennen, die religiöse oder politische Ketzerei einschleppen konnten. Es war die Kirche, die Leidensfähigkeit oder Todesverachtung als hohe kastilische Eigenschaften pries. Sie verbreitete die Vorstellung, ein hungernder Caballero sei allemal besser als ein übersättigter Händler. Dieser katholisch-puritanische Geist hat in Spanien seinen Ursprung bei Kardinal Jiménez de Cisneros, dem asketischen Bettelmönch, den Isabella zum mächtigsten Staatsmann seiner Zeit erhob. Er vollzog im Grunde eine kircheninterne Reformation. Diese lehnte das Papsttum wegen seiner Verderbtheit ab. Spanien hatte die Mission, Europa vor der Ketzerei und den Katholizismus vor seinen eigenen Schwächen zu bewahren. So setzte der Klerus in die Tat um, was er predigte, von Vergebung und Nächstenliebe einmal abgesehen, und traf Entscheidungen in Eigentumsfragen, die fast so subversiv waren wie die Lehren des Urchristentums. Dessen ungeachtet lieferte die Kirche die geistliche Rechtfertigung für die Sozialstruktur Kastiliens und war die autoritärste Kraft bei der Verfestigung. Die dritte Konfliktlinie, Zentralismus gegen Regionalismus, entwickelte sich ebenfalls im 15. und 16. Jahrhundert. Die erste große Erhebung gegen die Vereinigten Königreiche enthielt ein deutlich regionalistisches Element. Der Aufstand der Comuneros im Jahr 1520 gegen Isabellas Enkel, den deutschstämmigen Kaiser Karl V., brach nicht nur deswegen aus, weil dieser das Land als zu melkende Kuh für sein Weltreich genutzt und seine flämischen Höflinge es so arrogant behandelten, sondern auch, weil er althergebrachte Rechte und Sitten grob missachtete. Die meisten Landesteile waren dem Königreich Kastilien durch Heirat angeschlossen worden und die spanischen Habsburger überließen es der Kirche, als die bindende Kraft des Reiches zu wirken. Die drei entscheidenden Attribute des kastilischen Staates, Feudalismus, Autoritarismus und Zentralismus, waren eng miteinander verwoben. Das zeigte sich besonders im Verhältnis zu den Regionen. Kastilien hatte die Zentralgewalt in Spanien errichtet und das Weltreich geschaffen, aber sein Verwaltungsapparat verweigerte sich hartnäckig der Einsicht, dass feudale Wirtschaftsbeziehungen immer mehr der Vergangenheit angehörten. Die Kriege in Nordeuropa, die Schlachten gegen die Franzosen in Italien und die Zerschlagung der spanischen Armada zeigten, dass die Macht des Reiches, das in der Zeit von nicht einmal zwei Generationen entstanden war, bereits wieder zu schwinden begann. Kastilien trug den unbändigen Stolz eines verarmten Adligen zur Schau, der den Verfall seines riesigen Palastes ignoriert und seiner glorreichen Jugendzeit nachtrauert. Da die Herrscher Kastiliens nur sahen, was sie sehen wollten, entfernten sie sich mehr und mehr von der Realität. Sie verschlossen die Augen davor, dass die Schätze aus Südamerika, die in den Kirchen lagerten, niemanden ernährten, dass die großen Bestände nutzlosen Edelmetalls die wirtschaftliche Infrastruktur des Landes untergruben. Katalonien, das im Mittelalter Teil des Königreichs Aragon geworden war, unterschied sich stark von der übrigen Halbinsel. Daraus mussten sich Reibungen zwischen Madrid und Barcelona ergeben. Die Katalanen hatten im Mittelmeer beträchtliche Macht ausgeübt. Ihr Reich hatte sich über die Balearen, Korsika, Sardinien und Sizilien bis hin zum Herzogtum Athen erstreckt. Da es aber die Kastilierin Isabella gewesen war, die Kolumbus finanzierte und nicht Ferdinand von Aragon, wurde ihnen der Zugang zum Handel mit Amerika verwehrt. Im Jahr 1640 erhoben sich Katalonien und Portugal gegen Philipp IV. Von Spanien und dessen Minister, den Herzog von Olivares. Portugal errang die Unabhängigkeit, während Katalonien zunächst Ludwig XIII. Von Frankreich als König anerkannte, bis Philipp IV. Das Land 1652 nach Spanien zurückholte. Nach dem Tod des letzten spanischen Habsburgers im Jahr 1700 begann der spanische Erbfolgekrieg, in dem Katalonien an der Seite Englands gegen Philipp von Anjou, den Enkel Ludwigs XIV., kämpfte. Aber die Katalanen wurden von den Engländern im Vertrag von Utrecht verraten. Der Bourbone Philipp V. verkleinerte das Land im Jahr 1714 und hob seine Sonderrechte auf. Er ließ Schloss Montjuïc errichten, das Barcelona dominieren und die Katalanen für immer erinnern sollte, dass sie von Madrid regiert wurden. Das war Philipps erster Schritt, die Idee seines Großvaters, des Sonnenkönigs, vom Zentralstaat durchzusetzen. Da der Einfluss der Kirche nachließ, wurde eine andere bindende Kraft gebraucht, um die nicht-kastilischen Länder unter Kontrolle zu halten. Dazu der baskische Philosoph Unamuno aus dem 20. Jahrhundert, der nicht als Separatist bezeichnet werden kann. Das Ziel war Einheit und nichts anderes, eine Einheit, die alles Individuelle und Verschiedene ersticken sollte. Es war das Dogma von der Unfehlbarkeit des Herrschers. Auf diese Weise konnte das Problem jedoch nicht gelöst werden. Es wurde nur in die Zukunft verlagert. So, liebe Freundinnen und Freunde der Rubrik Niemandsland Geschichte, es lebe der Tod, die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs. Wir haben diesmal sehr weit ausgeholt, sind sehr tief in die Geschichte zurückgegangen, um eine geschichtliche Spur vielleicht deutlich zu machen, die Anthony Beaver in seinem fantastischen Buch Der Spanische Bürgerkrieg 1936 bis 1939 sichtbar gemacht hat. Das Buch ist unter dem Originaltitel The Spanish Civil War 2006 in London erschienen und ist wahrhaft ein dicker Schinken. Es umfasst 356 Seiten und hat viele, viele, viele Fotos. No pasarán. Pasaremos. Autonomie. Wald wächst da, wo Asche war. Ein Wald wächst da, wo Asche war. Antreibt, was treibt dich an? Grellen Neonlicht. Ein Leben lang ein Löwe sein, das brauchst du nicht. Blaue Wolken, ein Ozean, ein Tränen. Niemandsland Musikgeschichte. Werte Engel, hau rein, Knalls in mein Leben. Yeah. Schmalz und Rebellion. Der deutsche Pop und seine Sprache. Von den 50er Jahren bis heute. Kapitel 11. Udo Lindenberg, Peter Maffay, Außenseiter und Männerfantasien. Bei Tonsteine Scherben ging es um die Erzeugung einer diffusen, pathetischen Gemeinschaftlichkeit. Bei Udo Lindenberg, dem zweiten großen Protagonisten des neuen Deutschrock in den frühen 70er Jahren, stand hingegen die Beschwörung eines Außenseitertums im Mittelpunkt. Außenseitertum in dem Sinne, dass man aus allen denkbaren Gemeinschaften ausgeschlossen bleibt, weil eine Anpassung nicht möglich scheint, nicht in der Gesellschaft und auch nicht in Liebesbeziehungen. Auf seinem ersten deutschsprachigen Album »Daumen im Wind« aus dem Jahr 1971 schloss Lindenberg an die Einsamer-Wolf-Attitüde an, die vor ihm schon in den 1950er Jahren Freddie Quinn und Bruce Lowe gepflegt hatten. So wie Lowe 1953 sang »Bin nur ein Johnny, zieh durch die Welt« und Freddie Quinn in »Heimatlos« »Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr«. So beschreibt sich Lindenberg im Titelstück des Albums als entwurzelter Geselle, der gerade wieder eine eigentlich geliebte Frau verlassen musste, weil es eben irgendwie nicht passte. Nun stehe ich wieder an der Autobahn und halt den Daumen in den Wind. Es wurde Zeit, mal wieder loszufahren. Ich hoffe, es hält bald einer an. Denn ich hab's versucht mit ihr. Und es war ja auch ganz schön. Frühstück im Bett und viele nette Sachen. Doch irgendwie auf die Dauer fand ich's denn doch nicht mehr so schön. Mit mir ist das leider nicht zu machen, und jedes Mal, wenn ich am Ortsausgang stand, tat mein Tremperherz so weh, und ich wusste, dass ich sie verlassen musste. Und heute ist es soweit, und ich geh. Betty ist ein gutes Mädchen. Ich weiß noch, wie das damals war. Sie sagte, schmeiß den Schlafsack weg und bleib bei mir. Ich biete dir ein festes Bett dafür. Ich hab's versucht mit ihr und es war ja auch ganz schön. Ihn plagt das Fernweh, wie schon die einsamen Männer im Schlager der 50er Jahre. Und so träumt er auch in ähnlicher Weise von allen möglichen exotischen Zielen und Szenarien, die aufgrund der bunten Mischung und naiv wirkenden Formulierungen offensichtlich symbolisch gemeint sind. Ich möchte so gern mal nach Haiti oder zum Titicacasee. Ich möchte auch gerne mal nach Afrika und mit den Urwaldnegern trommeln. Das N-Wort, Negerwort, war bis weit in die 1980er Jahre hinein auch unter sich als progressiv verstehenden Menschen unumstritten gängig und wurde nicht als rassistisch empfunden, was aber nichts daran ändert, dass es sich bei dem Kompositum Urwaldneger zweifellos um ein rassistisch exotisierendes Klischee handelt. Ich möchte so gern mal nach Haiti oder zum Titicacasee. Ich würde so gerne einmal Freundschaft schließen mit einem Eskimo im Schnee. Ich möchte auch gerne mal nach Afrika und mit den Urwaldnegern trommeln. Ich möchte mal den Medizinmann fragen. Vor Daumen im Wind hatte sich Lindenberg schon an einer englischsprachigen Platte mit dem Namen Lindenberg versucht. Lindenberg. Doch blieb diese erfolglos und ließ ihn auch künstlerisch unzufrieden zurück. Ich merkte, dass es nicht gut für mich war, Englisch zu singen und zu schreiben, sagte er damals in einem Interview, weil ich Englisch gar nicht so gut konnte. Mir ist klar geworden, dass es viel besser ist, sich in der Sprache auszudrücken, die man beherrscht. Auf Daumen im Wind hört man noch ein relativ unauffälliges Hochdeutsch. Auf den folgenden Alben, Alles klar auf der Andrea Doria von 1973, Ball pompös von 1974 und Wotan Wahnwitz von 1975, entwickelte sich daraus jener spezielle Gesangsstil, der für Lindenberg in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und bis in die Gegenwart typisch sein sollte. Albrecht Koch beschrieb diesen Stil 1987 in seinem schon zitierten Buch Angriff auf Schlaraffenland sehr treffend so. Da er nicht richtig singen konnte, passte er Phrasierung und Betonung seines Gesangs dem Rockrhythmus an und versuchte gar nicht erst, Melodielinien richtig auszusingen. Er vermied die operettenhaften, langgezogenen O's und A's, das Ich liebe dich, der Schlagerbaden und Soul- und Blues-orientierten Rocksänger und pflegte seinen näselnden Rockgesang. Er packte in der Regel mehr Wörter in seine Texte, als es beim Schlager üblich war, und vermied auch die abgegriffenen Schlagersprachformeln. Statt »Ich liebe dich« textete er »Ich fand dich so erregend« oder »Die große Love-Story haut mit mir nicht mehr hin«. Er hatte den Mut zum Trivialen, wobei ihn aber seine schnoddrige Art vorerst vor Schlagerpeinlichkeiten rettete. Eine ganz schön beknackste Welt, in der wir leben. Jeder will was. Totale Hektik. Ist ja heute gerade sehr wichtig, sich nicht runterziehen lassen von Kleinkrams. Zwischen Ironien und Lapidarien, gleich hinter den Bagatellen, liegt mein Königreich. Da muss ich hin. Lindenbergs völlig neuartiger, gleichermaßen lässig und artifiziell wirkender Sprachstil zeichnete sich durch die Einbindung von Wörtern und Phrasen aus, die Lindenberg dem Slang der Straße abgelauscht oder selbst erfunden hatte, wobei der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen bei ihm keine Rolle mehr spielte. Bis heute, schreibt Matthias Heine in seinem Buch Krass, 500 Jahre deutsche Jugendsprache, prägt Udo Lindenberg unsere Vorstellung davon, was Jugendsprache ist, mit dem Wortwitz, seiner Namenserfindungen à la Bodo Ballermann oder Wotan Wahnwitz, mit dem spielerischen Einbau von Anglizismen wie Rumflippen oder Ausnocken in seine ruppige Poesie. So wie in den Fernsehschlagern der 50er Jahre bereits über die Sprachgrenzen hinweggereimt wurde, so reimte nun Udo Lindenberg, Rudi Ratlos heißt der Geiger, der streicht uns graten Evergreen, er ist 80, hat zittrige Finger und ist schon ganz weich in den Knien. Auf seinem 1974er Album Ball pompös. Er sorgte dafür, dass tierisch als Steigerungspartikel und geil als Synonym für gut zum sprachlichen Allgemeingut wurden, auch wenn er diese Wörter, wie Matthias Heine anmerkt, selbst gar nicht oft benutzte. Er etablierte Redewendungen wie keine Panik, umgangssprachliche Berufsbezeichnungen wie Controlletti für Fahrkartenkontrolleur nach seinem Song Johnny Controlletti auf Ball pompös oder das Suffix Fuzzi, das in den späten 70er und 80er Jahren eine steile Karriere in Wörtern wie Schlagerfuzzi, Werbefuzzi und Ökofuzzi machte. Wenn die Welt mal wieder untergeht und Vulkane explodieren, mir die Sinnflut bis zum Hals steht und die Zeitgeister kapitulieren und ich fühl mich umzingelt von Als erster deutscher Musiker löste Lindenberg sich total vom 0815-Klischee und spricht genau die Sprache seiner Generation. So wurde Lindenberg schon 1972 von der Zeitschrift Pop gelobt. Seine Sprache hatte etwas Alltägliches, aber auf der anderen Seite auch etwas Verruchtes. Sie schien einer Welt zu entstammen, zu der die meisten seiner Hörer und Hörerinnen keinen Zugang hatten. Eine Halbwelt der Jazzclubs und des Hamburger Rotlichtmilieus, wo Lindenberg stellvertretend für seine Fans allerlei Abenteuer erlebte und nicht zuletzt erotische. In Boogie-Woogie-Mädchen beschrieb er einen Auftritt seiner Band folgendermaßen. Ich sang gerade unseren Hammerhit zum 150. Mal. Der Trommler hinter mir rockte los wie ein Verrückter und der Typ am Bass wie ein vom Jenseits Geschickter. Aber das Highlight an diesem Abend sei das Boogie-Woogie-Mädchen gewesen, das ihm beim Rocken aus der ersten Reihe anschmachtete. Rotes Mädchen im Scheinwerferlicht und ganz nass im Gesicht. Boogie-Woogie-Mädchen. Die Jeans saßen knapp und dann hoben wir ab. Lindenberg schuf nicht nur ein Idiom, das es in der deutschsprachigen Popmusik so bis dahin noch nicht gegeben hatte. Er lud es sogleich auf ebenso unbekannte Weise sexuell auf. Der unablässig irgendetwas von sich erzählende, zugleich von steigendem Liebeskummer geplagte, von willigen Groupies wie dem Boogie-Woogie-Mädchen umschwörte Star wurde Mitte der 1970er Jahre zum prägenden Sexsymbol der deutschsprachigen Rockmusik. Er gefiel sich in der Rolle eines unglücklichen Typen, der gerade deshalb umso interessanter erschien. In den Kaschemmen, in denen er auftrat, war die Liebe käuflich, und das war aus seiner Sicht auch kein Problem. In dem Stück Bodo Ballermann besang Lindenberg einen gleichnamigen Fußballspieler, der seinen Ruhm dazu nutzte, möglichst viele Frauen ins Bett zu bekommen. Weil Bodo nicht nur gut war im Spiel, sondern den Frauen auch besonders gefiel, hat er dann reichlich mit den Groupies gepennt. Bodo Ballermann oder Udo Lindenberg konnten, so die Fiktion, offenbar jede Frau ins Bett kriegen. Es sei denn, dass sie noch zu jung war. Dann stellte sich das schlechte Gewissen ein. In dem Lied Nina sang Lindenberg 1976 über die Liebe zu einem minderjährigen Mädchen und über sein Bedauern, dass er mit ihr noch keinen Sex haben durfte. »Es ist besser, Nina, wenn du jetzt gehst, denn du bist erst 14. Deine Eltern warten sicher schon auf dich. Komm, du musst jetzt gehen.« Sei mal ehrlich, doch wir können solche Sachen leider nicht machen, denn du bist 14 und das ist zu gefährlich. In dem 15 Jahre später erschienenen Stück Lolita war von derlei Bedenken freilich nichts mehr zu spüren. Ich war so um die 40 und sie war 15. Wir wollten uns zusammentun. Ja, wo ist denn da das Problem? Wir zählen die Jahre zusammen und teilen sie dann durch zwei. Dann sind wir beide ziemlich jung und fühlen uns gut dabei. So kann man Udo Lindenberg nicht nur als Symbolfigur der sprachlichen Befreiung der Popmusik in den 70er Jahren betrachten, er stand auch für all jene Männer, die die sexuelle Revolution jener Zeit vor allem als Chance ansahen, mit möglichst vielen Frauen ins Bett zu gehen und nicht zuletzt mit möglichst vielen jüngeren Frauen. Nicht zufällig verlief seine Karriere parallel zum Boom der Sexwelle im deutschen Kino, zu den Schulmädchen-Reportfilmen und deren endlosen Varianten. Hier gehörten junge Mädchen, die sich willig älteren Männern hingaben, zum Standardklischee. Eine originelle Umkehrung dieses Klischees lieferte Peter Maffay mit seinem 1976 erschienenen Lied »Und es war Sommer«. Darin sang er darüber, wie sich ein 16-jähriger Junge von einer 15 Jahre älteren Frau entjungfern lässt. »Ich war 16 und sie 31, und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles, und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr.« Und es war Sommer. Da traf ich sie und sah in ihre Augen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Und sie 31. Sie hörten Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache, Kapitel 11, Udo Lindenberg und Peter Maffay. Eine Niemandsland-Produktion 2025. Literaturhinweis. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache von Jens Balzer, erschienen im Duden Verlag Berlin 2022. Und der neue Friede grinst dir gemein ins Gesicht. Der wächst zu kotzen an und es geht dir so miese. Und du denkst, jetzt kommt die Endlife-Krise. Und wo ist im Strick oder die 9 mm? Doch der Nervenarzt sagt, kill sie sich später. Sie sind doch der König von Scheißegalien. König von Scheißegalien. König von Scheißegalien. Da stehen sie doch drüber, da fliegen sie doch rüber. Da machst du dich reichlich krumm. Und da kommt dieser Oberfuzzi auch noch richtig dumm. Dann sagst du, dann nehmen sie ihre Meinung und falten sie sie klein und dann schieben sie sie da rein, wo die Sonne nie scheint. Denn der König von Scheißegalien, König von Scheißegalien. Wer sich in dem Wirren dieser Welt nicht mit Lappalien abgibt und den Blick aufs Wesentliche nicht verliert, der ist der König von Scheißegal. Denn einer muss den Job hier machen, ne? Dezember in Niemandsland. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Reporter ohne Grenzen vermeldet im Monat November wiederum schwere Verstöße gegen die Pressefreiheit weltweit. Angesichts des Hintergrundes der World Press Fotoausstellung hier im CCCB im Zentrum von Barcelona sitzt einem, der diese Ausstellung gesehen hat, noch der Schock in den Gliedern. Es ist wirklich kaum noch zum Aushalten, wie mit der Pressefreiheit mittlerweile umgegangen wird. Zu Hunderten wurden auch im vergangenen Jahr Pressemitglieder, Pressereporter gezielt getötet. Besonders in Mexiko und natürlich auch im Gazastreifen und im Nahen Osten. Die Meldungen von Reporter ohne Grenzen zum Thema Pressefreiheit weltweit anlässlich der Weltklimakonferenz in Brasilien, die vergangenen Monat zu Ende ging, hat Reporter ohne Grenzen, Reporteros sin Fronteras, einen speziellen Report über Umweltjournalistinnen und Journalisten veröffentlicht, die bei ihrer Arbeit behindert, bedroht, verhaftet und manchmal getötet werden. In der Le Monde Diplomatique-Ausgabe von November gibt es eine Auswahl jüngerer Fälle. Seit Jahren recherchiert der Journalist Alain Bashizi aus der Demokratischen Republik Kongo über illegalen Bergbau im Osten des Landes und die Rolle der M23-Rebellengruppe, die sich einen Teil der Gewinne aneignet. Nach wiederholten Morddrohungen durch die M23 sah sich Bashizi gezwungen, die Demokratische Republik Kongo zu verlassen. In Peru berichtet der Journalist Manuel Cayos Quispe seit langem über den illegalen Goldabbau in der Amazonas-Provinz Madre de Dios, speziell über die Umweltbelastung in der Umgebung der Goldgräberstadt La Pampa und die Rolle der lokalen Bergbaumafia. Deshalb wird Cayos Quispe seit Jahren schikaniert, bedroht und mit Verleumdungskampagnen überzogen. Nach Morddrohungen gegen seine Familie im August 2025 steht der Journalist inzwischen unter Polizeischutz. In Kambodscha wird der Umweltjournalist Uk Mao von den Behörden verfolgt, die bereits 14 Klagen gegen ihn angestrengt haben. Am 16. Mai 2025 wurde der Journalist von der Polizei festgenommen, als er mit zwei Kollegen über illegale Abholzungen recherchierte. Das Thema ist für kambodschanische Medienschaffende besonders gefährlich. Der Journalist Cheung Cheng war am 7. Dezember 2024 auf offener Straße erschossen worden, während er mit seinem Motorrad zu einer illegalen Rodung unterwegs war. Am 4. Juli 2025 wurde in Mandschar im indischen Bundesstaat Maharashtra die Journalistin Sneha Bhave von einer Gang angegriffen, während sie eine illegale Baustelle in einem Flussbett dokumentierte. Die Herausgeberin der Zeitung Samad Bharat wurde mit Holzstangen bewusstlos geschlagen. Anführer war ein lokaler Bauunternehmer mit politischen Verbindungen. Schon im Juli 2024 hatte ein Lokalpolitiker Bhave aufgrund ihrer Reportagen über den illegalen Abbau von Naturressourcen mit Mord gedroht. In Ägypten wird die Journalistin Nada Arafat, die für das unabhängige Kairoer Nachrichtenportal Madamassach über Umweltfragen berichtet, seit Jahren bei ihren Recherchen systematisch behindert. So darf sie nicht ohne offizielle Genehmigung in die Wüstenregionen reisen, wo staatliche Großprojekte wie die Umleitung des Nilwassers zur landwirtschaftlichen Nutzung umgesetzt werden. Viele dieser Projekte werden vom Militär oder von Großunternehmen aus Ägypten und den Golfstaaten gesteuert. Nada Arafat ist Co-Autorin des Textes Tod am Nil, der im November 2024 in Le Monde Diplomatique erschienen ist. Auch in Europa ist der Journalismus über Umweltkriminalität bedroht. Ein Verwaltungsgericht in Bulgarien verpflichtete die Journalistin Venelina Popova im Juli 2025 zur Zahlung von umgerechnet 500 Euro, weil sie das Informationsfreiheitsgesetz genutzt hatte, um Dokumente zu einem Müllverbrennungsprojekt in Galabovo anzufordern. Das Gericht bestätigte die Weigerung des Bürgermeisters, die Unterlagen herauszugeben und bürdete Popova die Anwaltskosten des Beklagten auf. Reporter ohne Grenzen, der Monatsbericht November zum Thema Verstöße und Verbrechen gegen die Pressefreiheit weltweit. Und weiter geht's mit den Katastrophen und aktuellen Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 15. bis zum 29. Dezember 2025. Berlin. Dass es in unserer sauberen Demokratie nicht immer ganz sauber zugeht, das weiß mittlerweile jeder. Eine Partei, die ein großes Problem hatte bei der letzten Bundestagswahl, war das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das Bündnis unter Sarah Wagenknecht will die Bundestagswahl neu auszählen lassen. Der Fall wird garantiert vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Hat die Partei damit Erfolg, droht das Ende der Regierung. Hierzu schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche Folgendes. Ich zitiere ein paar Stellen aus dem Artikel. Noch nie ist eine Partei bei einer Bundestagswahl so knapp an der 5%-Hürde gescheitert wie das BSW. 0,019 Prozentpunkte fehlten vor einem Dreivierteljahr für den Einzug ins Parlament. Das entspricht 9.529 Stimmen. Das BSW glaubt, dass diese fehlenden Stimmen auf Fehler zurückzuführen sind und hat deshalb Einspruch gegen die Wahl eingereicht. Der Fall wird wohl bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Kommt es zur Neuauszählung? Offen. Sicher ist, ein Erfolg des BSW könnte den gesamten Bundestag umkrempeln. Würde die Partei nachträglich ins Parlament kommen, wären nicht nur viele Abgeordnete anderer Parteien ihre Sitze los, sondern die Regierungskoalition aus Union und SPD auch ihre Mehrheit. Es wäre ein politisches Beben noch heftiger als das Haushaltsurteil, mit dem Karlsruhe in der vorigen Legislaturperiode der Ampelkoalition ihre Geschäftsgrundlage entzog und das vorzeitige Ende von Olaf Scholz' Kanzlerschaft einleitete. Im Berliner Betrieb ist das einigen bewusst. Aber kaum jemand redet darüber, abgesehen vom Bündnis Sarah Wagenknecht, das ein Interesse daran hat, das Thema im Gespräch zu halten. Die Frage, ob das BSW es noch ins Parlament schafft, entscheidet nicht nur über das weitere Schicksal der von Sarah Wagenknecht gegründeten Partei, sondern schwebt wie ein Damoklesschwert über allem. Was gehen wir dann? Das BSW kämpft seit Monaten mit allen Mitteln für sein Anliegen. Löschen, löschen, löschen, so beschreibt die linken Abgeordnete Ina Latendorf einen Teil der vergangenen Woche. Latendorf ist stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, dem Gremium, das sich als erstes mit dem Wahleinspruch des BSW beschäftigen musste. Wagenknechts Leute glauben, dass es nach der Wahl systematische Zählfehler gab. Unter anderem durch eine Verwechslung. In 15 der 16 Bundesländer stand direkt über dem BSW eine Partei mit ähnlichem Namen auf dem Wahlzettel. Die Kleinstpartei Bündnis Deutschland, BD. Beim BSW ist man überzeugt, dass Wahlhelfende die Stimmen von BSW und BD vertauscht haben könnten. Als Beleg führt die Partei unter anderem an, dass solche Fälle in einigen Wahlbezirken tatsächlich bemerkt und korrigiert worden waren. In anderen Wahlbezirken gäbe es allerdings weiterhin Anomalien, sprich, das BD lag in diesen Wahllokalen im Ergebnis vor dem BSW. Die Partei pocht daher darauf, dass mindestens in diesen Bezirken noch einmal ausgezählt werden müsse, am besten aber in allen. Es könnte reichen, wenn nur in einem Teil der gut 95.000 Wahlbezirke solche Fehler entdeckt und zugunsten des BSW korrigiert würden, um die Partei noch in den Bundestag zu katapultieren. Der Spiegel hat berechnet, wie das Parlament dann aussehen könnte. Fänden sich bei einer Neuauszählung die nötigen zusätzlichen Zweitstimmen für die Partei, würde das BSW mit mehr als 30 Abgeordneten in den Bundestag einziehen, darunter Sarah Wagenknecht und BSW-Parteichefin Amira Mohammed Ali. Die Fraktion der Union würde um 11 Abgeordnete schrumpfen, die der AfD um 7, die SPD müsste ebenfalls 7 Sitze abgeben, die Grünen 5 und die Linke 3. Und die Koalition hätte keine Mehrheit mehr. Schwarz-Rot käme nur noch auf 310 von 630 Abgeordneten. Das wäre das Ende der Regierung, zumindest in dieser Form und Zusammensetzung. Hat das BSW vor Gericht eine Chance? Denn man ist überzeugt, dass nach der Wahlprüfungskommission, die das Ganze abgelehnt hat, direkt vors Verfassungsgericht gezogen werden muss. Also, hat das BSW vor Gericht eine Chance? Die Berliner Parteienrechtlerin Sophie Schöneberg ist da skeptisch. Bei der Debatte über Zählfehler handelt es sich um einen Generalverdacht, der nur aufkommt, weil das Ergebnis so knapp war. Gut, Christoph Degenhardt, Leipziger Staatsrechtler und früherer Verfassungsrichter in Sachsen, ist vom Gegenteil überzeugt. Degenhardt wird das BSW voraussichtlich vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten und auch die Beschwerdeschrift für die Partei verfassen. Er glaubt, dass das BSW eine gute Chance hat. Die bereits aufgedeckten Zählfehler seien ein Zeichen dafür, dass sich Wahlfehler in besonderer Weise zulasten des BSW ausgewirkt haben. Degenhardt ist in einem Kommentar zum Wahlrecht auf einen Satz gestoßen, der ihm Hoffnung macht. Die Anforderungen an den Nachweis eines Wahlfehlers sollte umso geringer sein, je knapper das Wahlergebnis ausgefallen ist. In der Koalition aus SPD und CDU in Berlin will man sich mit diesen Szenarien derzeit nicht befassen. Rente, Bürgergeld, Reformen, Selenskyj-Finanzierung, es gäbe genug andere Themen, die drängten. Die Umfragewerte für Union und SPD sind ohnehin schlecht. Sie könnten weiter absacken, wenn bei den Wählerinnen und Wählern das Gefühl entsteht, diese Regierung sei eine auf Abruf. Beim BSW hofft man hingegen weiter. Es wäre nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht anders entscheidet, als von der Politik erwartet und von der Regierung gewünscht. Thema Wohnhölle weltweit. Hier in Spanien natürlich und aber auch in Deutschland. Paritätischer Gesamtverband belegt, schreibt die Junge Welt. Mietkosten fressen Einkommen auf. Fast jeder Vierte in der BRD ist armutsgefährdet. Die Immobilienlobby beklagt mehr Mieterschutz. Er wird immer mehr zum Luxusgut, der Wohnraum, bezahlbarer sowieso. Auch für die, die ackern gehen, sich im Tagestakt krumm machen müssen, um über die Runden zu kommen. Denn Mieten fressen Einkommen auf. Unter diesem Titel veröffentlichte der Paritätische Gesamtverband am Dienstag einen Bericht zur Wohnarmut in Deutschland. Die Expertise belegt, 5,4 Millionen Menschen mehr sind armutsgefährdet. Nicht 13 Millionen, sondern 18,4 Millionen Personen gelten als arm, wenn Warmmieten und Strom einbezogen werden. Das entspricht 22,3% der Bevölkerung. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 21,2%. Fazit: Das eigene Zuhause wird immer stärker zur Armutsfalle, wurde Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, gleichen Tags in einer Stellungnahme zitiert. Der Trend sei nicht neu, verstetige sich gefährlich. Eine Abwärtsspirale, an deren Ende immer öfter die Wohnungslosigkeit steht. Aber nicht alle sind gleichermaßen betroffen. Junge Erwachsene trifft es am härtesten, gefolgt von Alleinerziehenden und Älteren ab 65 Jahren. Fast jeder Dritte von ihnen kennt Wohnarmut. Befunde, die Rainer Balcerowiak am Dienstag gegenüber Junge Welt bestätigt. Die katastrophale Lage auf dem Mietwohnungsmarkt sei einer der zentralen Armutstreiber hierzulande, so der Pressesprecher der Berliner Mietergemeinschaft. Dringend notwendig wären durchgreifende Mietenregulierungen in Gebieten mit angespannter Wohnmarktlage und ein ambitioniertes Wohnungsbauprogramm für dauerhaft preis- und belegungsgebundene Wohnungen in öffentlicher Trägerschaft. Und nicht zuletzt sei die Vergesellschaftung von großen Beständen profitorientierter Immobilienkonzerne wie in Berlin eine Option. Davon hält der Kommunikationsleiter des Immobilienverbandes Deutschland, ein gewisser Herr Stefan Paul, auf Junge Welt Nachfrage nichts, aber auch überhaupt nichts. Weitere mietrechtliche Regelungen würden die Situation nur verschärfen. Warum? Weil, ja, weil vor allem private Kleinvermieter, die den Großteil des Wohnraums bereitstellten, in Mitleidenschaft gezogen wären. Gerade sie sind es jedoch, die mit Mietanpassungen sehr zurückhaltend umgehen. Ihr Interesse gelte stabilen, verlässlichen Mietverhältnissen. Das sieht Matthias zu Eiken ähnlich. Regulierungsinstrumente aus der Mottenkiste wie die Mietpreisbremse senkt langfristig nicht die Mieten, noch die dahinterstehenden und steigenden Kosten, aber sie reduziert Neubau, Modernisierung und Mietermobilität, meint der Leiter Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik von Haus und Grund Deutschland zur jungen Welt. Und Wohnen bleibe im Bundesdurchschnitt bezahlbar. Herausfordernd seien nicht flächendeckend explodierende Mieten, sondern regional angespannte Märkte mit besonders belasteten, einkommensschwachen sozialen Gruppen. Wie reagiert das Bundesbauministerium auf Wohnarmut? Ausweichend. Der Bund investiere bis 2029 rund 23,5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau, sagt ein Sprecher gegenüber Junge Welt. Eine Rekordsumme sei das. Katalin Genburg von Die Linke kontert, die Bundesregierung könnte jetzt durch einen Mietendeckel mehrere Millionen Menschen entlasten, statt Investoren am Bedarf vorbei bauen zu lassen, betonte die baupolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion gegenüber Junge Welt. Und Rock vom Paritätischen bekräftigte, das schwarz-rote Bundeskabinett müsse Mietwucher und Renditestreben zulasten breiter Bevölkerungskreise endlich wirksam begrenzen. Passiert das nicht, passiert das. Arme Mieter verarmen weiter. Und werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Kriegstüchtigkeit in Deutschland und die Ostfront. Erneut werden Rufe nach einer EU-Armee laut. Die Konkurrenz zwischen den Mächten hat solche Pläne in der Vergangenheit stets vereitelt. Hierzu schreibt Philipp Tassew in der Jungen Welt am heutigen 10.12. folgendes. Niederlagen umzuwandeln in neue Chancen, damit kennt sich der nicht tot zu kriegende deutsche Imperialismus nach zwei angefangenen und verlorenen Weltkriegen aus. Auch der Chef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, hat seinen Teil aus der deutschen Geschichte gelernt. Angesichts des sich abzeichnenden Debakels in der Ukraine erneuert er seinen Ruf nach einer vereinten EU-Armee. Die Augsburger Allgemeine zitiert den CSU-Politiker am Dienstag mit der Aussage, Kohl und Strauß würden heute die europäische Armee fordern. Mit dem Euro wurde die europäische Einigung nicht rückabwickelbar, nicht mehr auslösbar. Das Gleiche brauchen wir jetzt bei der Verteidigung. Weber kündigte an, beim CSU-Parteitag am Wochenende gemeinsam mit dem Ehrenvorsitzenden Theo Weigel einen entsprechenden Antrag zu stellen. Dies sei ganz im Sinne der Politik von Ex-CSU-Chef Franz Josef Strauß und Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Bezogen auf den Ukraine-Krieg sagte er, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, muss Europa bereit sein, ihn zu sichern. Es sei dann Zeit für europäische Einsatzstrukturen mit Soldaten unter europäischer Flagge. Und natürlich sind dann auch Deutsche dabei. Webers Lehre aus dem 20. Jahrhundert scheint so zu sein. Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Dem entspricht auch seine Haltung zum ursprünglichen 28-Punkte-Friedensplan der Trump-Regierung. Dieser käme einer Kapitulation der Ukraine gleich. Es dürfe keine Übergabe unbesetzter Territorien der Ukraine an Putin geben, keine Amnestie für Kriegsverbrecher, keine Demilitarisierung der Ukraine. Nun ist die Idee einer EU-Armee nicht neu, sondern reicht bis in die 1950er Jahre zurück. Mit dem 11. September 2001 und den anschließenden Kriegen gegen den Irak und gegen Afghanistan erlebte das Konzept eine Neuauflage. Einige Schritte in Richtung eines EU-Militärs wurden in den Folgejahren unternommen. Zum Beispiel wurden verschiedene multinationale Verbände wie die EU Battle Groups, das Eurocorps und weitere militärische Formationen aufgestellt, die den Kern einer solchen Streitmacht bilden könnten. Auch wurde mit der Europäischen Verteidigungsagentur ein Organ zur gemeinsamen Rüstungsforschung und Beschaffung eingerichtet. Die Kontrolle über das eigene Militär will aber keine der europäischen Mächte abgeben. Pläne zur tieferen Integration der nationalen Armeen in eine einheitliche EU-Armee scheiterten in der Vergangenheit stets an den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten. Die BRD würde in einer gemeinsamen Armee eine ebenso dominante Rolle spielen wie in der EU insgesamt. Insbesondere in Paris, wo der Gaullismus noch immer tief sitzt, war man aber von der Aussicht auf einen möglichen Zugriff Berlins auf Frankreichs Militär und vor allem auf das eigene Atomwaffenarsenal stets wenig begeistert. Großbritannien ist spätestens seit dem Austritt aus der EU zum Vasallen der USA verkommen. Und auch Polen und die baltischen Staaten werden sicherlich kein EU-Projekt unterstützen, das Washington irgendwie verärgern könnte. Genau auf diese Interessenskonflikte zwischen den europäischen Staaten setzte die aktuelle US-Regierung, ist sich Manfred Berg sicher. Gegenüber Tagesschau.de sagte der Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg am Montagabend, es sei nicht zu erwarten, dass wir in absehbarer Zeit zu dem transatlantischen Verhältnis vor Trump zurückkehren werden, selbst wenn dieser in einigen Jahren nicht mehr auf der politischen Bühne stehe. Zwar gäbe es vor allem im US-Militär, aber auch in der republikanischen Partei noch zahlreiche Transatlantiker, die wüssten, wie wichtig die NATO und das Bündnis mit Westeuropa seien, aber diese Leute finden im Augenblick nicht sehr viel Gehör. Lange schon sei in den herrschenden Kreisen die Rede davon, dass die EU ihr ökonomisches Potenzial ausspielen muss, dass sie sich in Richtung auf ein Militärbündnis entwickeln muss. Die EU brauche jetzt endlich starke Führung, aber Deutschland und Frankreich, die Führungsmächte innerhalb der EU sein müssen, sind selbst politisch zunehmend instabil und ökonomisch geschwächt. So, jetzt noch eine kleine Durchsage in eigener Sache. Am kommenden Montag, dem 22. Dezember 2025, wird es auf der Plaza Catalunya einen alternativen Weihnachtsmarkt geben. Da hat die Kooperative El Local einen Bücherstand. El Local ist gleichzeitig auch eine linksalternative anarchistische Buchhandlung im Raval. Und da wird unser Buch Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre, angeboten. Man kann es dort erstehen. Der Autor selbst wird anwesend sein und auf Wunsch natürlich das Buch auch signieren. Der Autor bin ich, Detlef Jeskatz. Zwischen 18 und 20 Uhr, 22. Dezember, Montag, Plaza Catalunya. Alternativer Weihnachtsmarkt. Contrabanda FM, das Buch. Wäre schön, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere Hörer und Hörerin vorbeikommen würde. Und auch wer das Buch schon hat oder gar keins kaufen will, ist willkommen zu einem Gruß und einem kleinen Umtrunk. Bis dann. Tschüss. presentamos el libro. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Dedi Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. El día 22 de diciembre, entre las 18 y 20 horas, en la parada de libros del local, en el Mercadillo Alternativo de Navidad, en la Plaza Cataluña, ofrecemos, entre otros muchos libros, el libro de Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Ich hoffe, der letzte Titel hat Ihnen ein bisschen Spaß gebracht. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 15. bis zum 29. Dezember 2025 im Niemandsland. Thema Wahlbarometer in Barcelona. Das Centre de Studis d'Opinion, CEO, veröffentlichte vor 10 Tagen eine aktuelle Meinungsumfrage bzw. deren Ergebnisse in Bezug auf die Frage, welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahlen wären. Daraus geht hervor, dass die regierenden Sozialisten von Salvador Illa ihre Mehrheit von momentan 42 Sitzen im katalanischen Parlament im Großen und Ganzen halten würden. Sie blieben die meistgewählte Partei mit ca. 40 oder 41 Sitzen. Mit großem Abstand folgen die katalanischen Republikaner von ERC mit ca. 20 Sitzen. Dann kommt Junts mit knapp 20 Sitzen ebenfalls, aber schon gleich auf mit ihrem rechtsradikalen Ableger Alianza Catalana mit ebenfalls ca. 20 Sitzen. 13 bis 14 Sitze erhielt die faschistoide Vox-Partei, 12 bis 13 die PP, nur 6 die Comuns, früher die Ada Colau-Partei, und die linksnationalistische katalanistische CUP bekämen nur 3 bis 4 Sitze. So sieht's aus. Große Aufregung gibt es nun im Lager von Carles Puigdemonts Partei Junts. Sie verlieren laut der Umfrage die Hälfte ihrer Sitze bzw. ihrer Wählerschaft. Wahlanalysten gehen davon aus, dass die migrationsfeindliche Alianza Catalana sogar Stimmen von Nicht-Katalanisten und Unabhängigkeitsgegnern, die gleichzeitig Migrationsfeinde sind, erhalten würden, eben wie gesagt wegen ihrer migrationsfeindlichen Position. Die momentan bestehende Regierungskoalition aus PSC, ERP und Comuns würde ihre Mehrheit nur ganz knapp mit hauchdünner Mehrheit also erhalten können. Eine weitere Gefahr für Puigdemonts Junts-Partei ist eine Aussage der Befragten, nachdem von den bisherigen Junts-Wählern bereits 21% die rechte Allianza-Partei wählen würden. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch das jüngste hektische Getue von der Junts-Parteiführung unter Miriam Nogueras mit der Dauerdrohung, dem in Madrid regierenden Pedro Sánchez ihre Unterstützung endgültig zu entziehen. Soweit, einen Misstrauensantrag im spanischen Parlament gegen die Partei zu stellen, gehen sie aber nicht. Das Ergebnis wäre nämlich das Ende der Regierung der Sozialisten, die von Skandalen geplagt ist, doch mit ihnen würde Puigdemonts Junts in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also, klappern, Krach machen, um irgendwie im Gespräch zu bleiben und den Eindruck zu erwecken, die wahren Hüter des katalanischen Separatismus, Independentismo zu sein und zu bleiben, die Madrid ständig die Zähne zeigen. Währenddessen stimmen Junts zusammen mit der spanischen Rechten, Vox und PP, ständig gegen progressive Gesetze im Haushalt, wodurch auch für Katalonien ca. 1 Milliarde Euro, besonders für soziale Projekte, verloren gehen. Schöne Geldpatrioten! Bleiben wir im katalanischen Labyrinth. Die Rechtsanwälte des wegen Korruption und Veruntreuung, Steuerbetrugs, Urkundenfälschung und weiterer Delikte angeklagten Ex-Präsidenten der Generalitat Kataloniens, Jordi Pujol, verlangen vom Gericht eine Annullierung des Strafprozesses gegen ihren Klienten. Die Bankdaten des Angeklagten, so heißt es, seien auf illegale Weise beschafft worden und somit nicht gerichtsverwertbar. Das Makroverfahren gegen den Clan Pujol läuft bereits seit Jahren. Millionen in Steuerparadiesen, Bestechungsgelder, veruntreute öffentliche Gelder etc. werden verhandelt. Der Patriarch Jordi Pujol, mittlerweile ein steinalter Klappergreis von 92 Jahren, soll wegen Krankheit ebenfalls vom Gerichtsverfahren befreit werden, wie seine Anwälte fordern. Seuchenausbruch in Katalonien. Die seit Oktober in Barcelona ausgebrochene Schweinepest, Peste Porcina, scheint nun einigermaßen unter Kontrolle gebracht zu sein. Seuchenbekämpfer, die UME, das ist die Unidad Militar de Emergencias, die Landpolizei und Seuchenexperten, durchkämmten systematisch die Berge und Wälder nach kranken Wildschweinen und Tierkadavern, die verbrannt werden mussten. Tausende Schweine in den Fleischfarben im Umfeld mussten bisher gekeult werden. Dabei betonen die Behörden stets, dass ein Konsum von Schweinefleisch, selbst wenn es von kranken Tieren stammen sollte, keine Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten darstellte. Seit Wochen musste der Collserola Park im Norden von Barcelona, ein beliebtes Naherholungsgebiet, für das Publikum gesperrt bleiben. Spanien als viertgrößtes Produktionsland von Schweinefleisch weltweit fürchtet um seine Exporte. Milliardenverluste sind möglich, so das Gremium. Thema Demokratie. Am 6. Dezember 1932 wurde Lluís Companys zum katalanischen Präsidenten ins Parlament Kataloniens gewählt. Das war vor 93 Jahren. Das Parlament gedachte in einer Gedenkstunde am 2. Dezember dieses Ereignisses. Die Familienangehörigen und Nachkommen von 83 damaligen Abgeordneten waren anwesend. Estem escoltant Contrabanda, una ràdio lliure i independent a Barcelona. El 91.4 de la freqüència modulada, les ones radiofòniques des de 1991. També a internet, www.contrabanda.org. Barcelona Fun City Global. Die Schlagzeile von El Periódico am 3. Dezember lautete: Barcelona krönt sich als Europas Weihnachtshauptstadt 2026. European Capital of Christmas. Dabei gibt es eine Jury, Das Ganze wird von der EU gesponsert und am 13. Dezember gab es in Vilnius in Litauen die Preisverleihung. Die Jury war in Waterford in Irland zusammengekommen. Barcelona habe ein sehr partikuläres Weihnachtsmodell im Stadtbild geschaffen, das Tradition, Kreativität, Nachhaltigkeit und Multikulturalität vereine. Thema Sprache in Katalonien, linguistische Normalisierung genannt, Normalización Lingüística. So heißt die Parole seit Jahren und nun, angesichts der für die katalanische Sprache doch recht ungünstigen Entwicklung, immer weniger Leute sprechen sie, hat sich eine von ERC angestoßene Initiative gegründet, die den Gebrauch der katalanischen Sprache in der Gastronomie, Kneipen und Restaurants fördern will. Die Kampagne hat den Namen El Català Ben Servit, das Katalanisch gut bedient oder gut serviert. Es gibt ein Informationsblatt, das in einem Pilotversuch an über 9000 Lokale verteilt wird. Auch wird den Restaurant- und Kneipenbesitzern angeboten, Gratisunterricht und Schulungen des Personals auf Katalanisch zu erhalten. Auch bietet man an, die Speisekarten auf Katalanisch zu übersetzen. 7 Millionen Euro haben die regierenden PSC- und ERC-Parteien im Haushalt für diese Art Förderkampagne der katalanischen Sprache vorgesehen. Frau Elisenda Alman von ERC erklärte gegenüber der Presse, dass Katalanisch soll die Sprache sein, die in den Restaurants auf den Tisch kommt. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Literaturhauptstadt Barcelona. Barcelona wird 2026 Sitz eines Weltforums der Übersetzer und Übersetzerinnen von katalanischer Literatur werden. Dies verkündete Kataloniens Präsident Francesc Illas während seines Besuches in der Universität Mexiko von Guadalajara. Illas weilte anlässlich der internationalen Buchmesse in Guadalajara, Mexiko, in der Stadt, eine der größten in ganz Südamerika und auf der Welt, und nutzte die Gelegenheit, Sprachpropaganda für das Katalanische zu betreiben. Wie gesagt, die Buchmesse von Guadalajara ist die wichtigste Buchausstellung, besonders der spanischsprachigen Verleger, Buchhändler und Autoren im Ausland. Auch versuchte die katalanische Delegation, mit der Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum ein Abkommen zum Bau eines mexikanischen Supercomputing Centers BCC nach dem Vorbild Barcelonas zu treffen. Pressestadt Barcelona. World Press Photo 2025 heißt die große Fotoausstellung, die noch bis gestern, dem 14. Dezember, im CCCB Centre de Cultura Contemporani de Barcelona besucht werden konnte und meiner Meinung nach besucht werden musste. Es ist bereits das 21. Mal, dass diese Ausstellung der Weltpressefotos im Gebäude des CCCB stattfindet. Inhalt ist der Fotojournalismus weltweit. Die Ausstellung zeigt die Pressefotos, die den Wettbewerb World Press Photo 2025 gewonnen haben, beziehungsweise als beste Fotos aus 5 Kontinenten ausgewählt wurden. Es sind zum größten Teil bisher unveröffentlichte Fotos, die den Zustand unseres Planeten darstellen und unserer Welt. Die Werke von 42 Autoren und Autorinnen der 6 Weltregionen bzw. Kontinente wurden im 3. Stock des Gebäudes in mehr als einem Dutzend Schauräumen gezeigt. Aus Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Süd- und Mittelamerika sowie Ozeanien. Die Werke sind nach Themenbereichen und Schauplätzen geordnet. Gezeigt wird eine Welt in der Krise mit ihren dringlichen Problemen, die alle noch auf eine Lösung warten. Miserable Politik, Gewalt gegen Frauen und Mädchen und Genderminderheiten, Migration, Klimakrisen und Konflikte, Konflikte und Volksaufstände etwa in Kenia oder El Salvador, Kriegsszenarien wie der Libanon, Palästina, Klimaverwüstungen in Brasilien oder Peru, den Philippinen, die Verfolgung der LGBT-Menschen in Nigeria und viele weitere grausame Themen. Was mich beeindruckt hat, ist die Wucht der Bilder. Die dort abgebildeten Szenen stürzen auf den Betrachter mit grausamer Realität ein. Es sind nicht nur Fotos, die dort gezeigt werden, sondern es ist die Konfrontation mit Realitäten, Schmerz, Zerstörung und Elend, wie kein Text und kein Zeitungsartikel sie so vermitteln könnten. etwa die Frau auf den Philippinen, die von einem Makakoaffen angegriffen und ins Gesicht gebissen wird. Der 10-jährige Junge, ohne Arme, mit dem todtraurigen Blick aus dem Libanon. Das kilometerweit ausgetrocknete Flussbett des Amazonas, wo die Menschen jetzt 5 Kilometer weite Wege zu Fuß zurücklegen müssen, wenn sie einkaufen oder zur Schule gehen. Vor 4 Jahren noch waren es nur ein paar Minuten mit dem Boot. Oder die Fotos der syrischen Kneste, der peruanischen Minenproletarier, der aus der Gefangenschaft islamistischer Verbrecherbanden befreiten Kinder. Zum Schluss kommt der Besucher in einen langen, korridorartigen Raum, der an der rechten Wand eine meterhohe Fahnengalerie zeigt, wo die Namen von tausenden ermordeten Journalistinnen, Reportern und Reporterinnen geschrieben stehen. Nur noch bis zum 14. Dezember, also wie gesagt, im CCCB, war diese Ausstellung World Press Photo 2025 zu sehen. Wer die Ausstellung verpasst hat, es gibt einen Trost. Es gibt einen wunderbaren Katalog, den sollte man kaufen. Der Erlös geht an Reporter ohne Grenzen. Mit dem Geld wird eingesperrten und verfolgten Journalisten weltweit geholfen. Wie gesagt, in vielen Ländern wird gezielt Jagd auf Journalisten gemacht, um sie zu töten. Etwa durch die israelische Armee im Gazastreifen. Dort waren es über 200 Journalisten allein in 1,5 Jahren. Oder durch mexikanische Drogenkartelle. Katastrophenstadt Barcelona. Die katalanische Landesregierung Generalitat hat eine Kampagne zum Thema Katastrophenschutz gestartet. Kernstück dieser Katastrophenvorbereitung ist ein Notfall-Kit de Emergencia, genannter Rucksack, den jeder Bürger und jede Bürgerin stets in Griffnähe bereithalten solle. Fälle werden genannt, auf die alle Bürger ständig vorbereitet sein sollten. Etwa Hochwasser durch Starkregen, Überschwemmungen, Waldbrände, Stromausfälle, Technikversagen durch Schäden in den Kommunikationsnetzen, Stromausfälle, wie gesagt. 72 Stunden, 3 Tage beträgt die Zeitspanne, die von den Katastrophenschutzexperten der Generalitat veranschlagt wird, welche die Bürger notfalls nur mit dem Überlebenskit, wo auch immer sie sind, ausharren müssten. Die in allen Medien verbreitete Losung lautet hier: Preparate, protégete, tu kit siempre a punto. Sei vorbereitet, schütze dich, dein Überlebenspack stets einsatzbereit. Dazu gibt es ein didaktisiertes Video, in dem erklärt wird, was man zu Hause haben sollte und für welche Fälle diese Sachen nützlich bzw. überlebensnotwendig sind. Im Überlebensrucksack soll unter anderem sein: ein batteriebetriebenes Radiogerät mit Ersatzbatterien, 1,5 Liter Wasser, ein kleiner Erste-Hilfe-Kasten, Kreditkarte, Geld, Müsli-Riegel oder ähnliches, Personalausweis oder Pass, eine Taschenlampe, ebenfalls mit Ersatzbatterien, ein Mobiltelefon und ein Ladegerät und notwendige spezifische Ersatzmedikamente. Dieser Rucksack solle stets griffbereit in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür bereit hängen oder liegen oder stehen. Contrabanda FM 91.4, una radio lliure en un món poc lliure. Thema Schweinepest 2. Inzwischen hat die Generalitat den Notstand aufgrund der Schweinepest ausgerufen und ein Hilfspaket für den Schweinezuchtsektor freigegeben. Der Colcerola-Park bleibt weiterhin hermetisch abgeriegelt, um ein Ausbreiten der afrikanischen Schweinepest, wie sie offiziell heißt, zu verhindern. Nach offiziellen Angaben habe man seit den letzten 13 infizierten Wildschweinen vor 5 Tagen keine weiteren infizierten Tiere mehr geortet. Inzwischen ermittelt auch eine Sonderkommission der Guardia Civil und der Mosso-Polizei gegen ein Labor, das unter dem Verdacht steht, den Virus gezüchtet und sogar verbreitet zu haben. Auch steht das Sicherheitsprotokoll bzw. die dafür Verantwortlichen unter Verdacht. Die Polizei untersucht etwa, ob es sich um Fahrlässigkeit gehandelt haben könnte, wodurch der Virus das Labor verlassen hat. Kranke Stadt Barcelona. Laut Gesundheitsbehörden sei die gegenwärtige Grippewelle in Katalonien und Barcelona die schlimmste seit 15 Jahren. Inzwischen seien etwa 308 Personen pro 100.000 Einwohner betroffen und der Höhepunkt sei noch nicht erreicht. Andere Quellen, wie die CAP genannten Arztpraxen zur Erstversorgung, geben bereits eine Ziffer von 418 pro 100.000 Einwohnern an. In Altersheimen und Krankenhäusern wurde die Maskenpflicht eingeführt, um Ansteckungen zu verhindern. Die aktuelle Grippevariante ist als K benannt worden, dies wegen einer Proteinvariante, die sich in den Atemwegen festsetzt. Die neue Grippe gilt als sehr langwierig. Anständiges Benehmen in der Öffentlichkeit. Es geht um die Ordinanza de Civismo de Barcelona. Die Parteien PSC und Junts haben sich geeinigt, dass noch vor Weihnachten die Modifizierung der sogenannten Ordinanza de Civismo im Stadtrat verabschiedet wird. Besonders Junts hat darauf gedrängt, den über 20 Jahre alten Verhaltens- bzw. Strafkatalog zu aktualisieren. Worum geht's? Die Ordinanza de Civismo ist im Grunde ein Strafkatalog, in dem sogenanntes unzivilisiertes Verhalten bestraft wird. Vorgesehen sind Straf- und Bußgelder, die je nach Schwere des Vergehens natürlich höher oder niedriger sind. Jordi Martí, der Präsident von Junts, hat sich mit Bürgermeister Jaume Collboni so gut wie in allen Punkten einigen können. Nach Ansicht der rechtskonservativen Junts wurde bisher zu lasch und zu wenig gegen Leute vorgegangen, die etwa die öffentlichen Räume und urbanen Einrichtungen beschmutzen oder zerstören. Sprüher etwa sollen härter bestraft und sogar zum Säubern der von ihnen mit Farbe beschmierten Häuser, Tore, urbanen Materials etc. herangezogen werden. U-Bahn-Waggons und Nahverkehrszüge besonders. Schlepper, die auf der Rambla zum Beispiel Leute, Passanten, Touristen abfangen und in die Cannabis-Shops und Narcopisos schleusen, sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Sie sollen dafür bestraft werden. Graffiti-Sprüher, Top-Manta-Straßenhändler, Jugendliche, die Saufgelage, Botellones auf Plätzen und Straßen veranstalten, in der Öffentlichkeit urinieren oder masturbieren, ja, das steht offiziell auch in der Ordinanza, alle sollen härter und mit mehr Polizei angefasst werden. Dafür sind 100 neue Streifenpolizisten vorgesehen. Auch soll laut Junts mehr Katalanisch bei den Infokampagnen zur neuen Ordinanza verwendet werden. Nur 16% aller verhängten Strafgelder wurden 2023 und 2024 nach Verstößen gegen die in der Ordinanza aufgeführten Vergehen tatsächlich eingezogen, so ein Sprecher von Junts. Erklärung: Viele, viele Touristen befinden sich unter den Bußgeldempfängern, die nach 2-3 Tagen natürlich wieder ins Ausland verschwunden sind und nicht zahlen. Das alles soll sich also jetzt ändern. Die linksrepublikanische ERC gibt allerdings zu bedenken, dass sogenannte spezifische migrantische Verstöße gegen die Ordinanza nicht bei der Vergabe von Aufenthaltserlaubnissen und den Arraigo-Verfahren zur Erlangung der Staatsbürgerschaft, mit dem ein tadelloses Integrationsverhalten gefordert wird, angerechnet werden. Gemeint sind hier besonders die Top-Manta-Händler, allesamt afrikanische Männer ohne Papiere. Und das letzte Thema betrifft die Armut und die Obdachlosigkeit in Barcelona. Die Zahl der Obdachlosen, die auf der Straße schlafen, hat in Barcelona eine noch nie dagewesene Rekordziffer erreicht: 1982. Diese Zahl wird von der Wohlfahrtsorganisation Arrels herausgegeben, die im Widerspruch zu der letzten Woche vom Rathaus veröffentlichten Zahl von 1384 steht. Arrels hatte eine eigene Zählung durchgeführt. Fast 2000 Menschen schlafen also auf den Straßen der Stadt. Nicht eingerechnet die vielen Tausend, die irgendwo Unterschlupf gefunden haben, in verlassenen Gebäuden etwa, besetzten leerstehenden Wohnungen und natürlich auch obdachlosen Heimen. In 2 Jahren, so Arrels, sei die Zahl der Straßenschläfer um 43% angestiegen. Verlassene Fabrikhallen in den Außenbezirken beherbergen tausende umhervagabundierende Personen. Das ehemalige Gebäude etwa der Grundschule B2 in Badalona beherbergte bis vor kurzem über 400 Sin-Techos. Es soll bis zum Jahresende geräumt werden. In unserer Sendereihe Kino im Niemandsland möchte ich heute einen uralten Film vorstellen. Der ist von 1969. Vorstellen heißt auch wieder hervorholen aus der Niemandsland-Vergangenheit, denn ich hatte diesen Film bereits vor genau 10 Jahren, 2016, besprochen. Anlass zu dieser, könnte man sagen, Neubesprechung ist die Tatsache, dass ich ihn vor ein paar Tagen noch einmal gesehen habe. Zufällig beim Zappen habe ich ihn hier auf dem lokalen Fernsehsender BTV, Barcelona TV, erwischt und war nach kurzer Zeit wieder vollkommen gefesselt. Der Film ist sehr gut gealtert. Regie führte Dennis Hopper, der auch selber eine der Hauptrollen spielt. Daneben Peter Fonda und Jack Nicholson. Easy Rider 1969. Niemandsland Rockgeschichte. Am Ende des American Dream. Der Geliebte einer Hure on the Road. Wer den Soundtrack von Easy Rider hört, denkt Bilder. Wer die Bilder sieht, denkt Musik. In den verkrusteten Tagen des Heimatfilms, als der gute Onkel aus Amerika zu Besuch am Rhein Dollarscheine verteilte, für einen Greenback gab's 4 Deutschmark. Da sorgte hinterm großen Teich der wilde Marlon Brando mit seinen Lederklamotten inklusive Schirmmütze für Verwirrung, als er ins verschlafene Midwest-Kaff einritt. Und während Bill Haleys Rock Around the Clock drüben das Kinopublikum Saat der Gewalt erschütterte, sang Willi Schneider hüben Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. So die kulturpolitische Lage diesseits des Eisernen Vorhangs Mitte der 50er, als es noch hieß, das Land der unbegrenzten Freiheiten sei dem Rest der freien Welt immer um 4 oder 5 Jahre voraus. Cineastisch betrachtet war es ungefähr 1 Jahrzehnt. Easy Rider, so werde in den Südstaaten der USA der Geliebte einer Hure genannt, erläutert Peter Fonda den Titel jenes Streifens, der ihn berühmt machen würde. Ende der 60er. Kein gewöhnlicher Zuhälter, sondern ein Kerl, der mit der Prostituierten lebt. Eben der hätte es verdammt einfach, also easy. Schön, und das passiert mit Amerika, so Fonda weiter. Die Freiheit ist zu Hure geworden, und wir versuchen's alle mit dem Easy Ride. Er selbst repräsentiere in seiner Rolle jeden, der fühlt, dass man Freiheit kaufen kann, dass man Freiheit durch andere Dinge wie Motorradfahren oder Grasrauchen finden kann. Freiheit als Konsumgut ausschließlich für denjenigen, der den Greenback oder das Markstück besitzt. You know, I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. Easy Rider, erste Szene. Produzent und Schauspieler Peter, Sohn des berühmten Henry Fonda, Janes kleiner Bruder, kauft zusammen mit seinem Kumpel Dennis Hopper, schnauzbärtiger Kauz mit Cowboyhut, der Regie führt, günstig bestes Koks im Hispano-Slum. Zweite Szene. Luxuslimousine, 6-türig, dunkelgetönte Scheiben, fährt vor. Phil Spector, der schon damals legendäre Erfinder des Wall of Sound, steigt aus. Ein verängstigter Spitzendealer, zu Recht immer auf der Hut. Angsthase, testet und nimmt den Stoff ab. Ein Stapel Dollarnoten wechselt seinen Besitzer. Musikalischer Break. The Pusher von Steppenwolf setzt gitarrenschrill ein, verzerrt die kruden, strangen Bilder vom verhuschten Geschäftsabschluss zwischen den kleinen Ganoven und dem furchteinflößend fragilen Businessmann, der sich unter tiefliegenden Flugzeugen am Airportzaun wegduckt. Der Pusher wird den Stoff strecken, die Fixer werden mit Grabsteinen in ihren Augen herumtorkeln. Den Pusher interessiert es nicht. Die Kohle stimmt. Der kleinere Teil landet eingerollt in einer langen, biegsamen Plastikröhre im Stars and Stripes Tank der Wahnsinnsmaschine von Captain America, wie Fonda genannt wird. Steppenwolfs Generationssong Born to be Wild knallt aus den Boxen des Kleinstadtkinos. Der Easy Ride beginnt. 2 Biker haben sich die Freiheit erdealt. durch die großartigen Landschaften ihres großen Landes zu reiten, auf der Suche nach Amerika, dieses zur weltweiten Freiheitsikone stilisierten Gebildes. Sie finden es nirgends, steht auf den Plakaten in den Schaukästen der Kinos. Bonn, Kleinstadtkino. Es war ein Nachmittag des Sommers 1970. Ich tauchte aus der knalligen Sonne hinein in die kühle Dunkelheit des Plüschklappensesselsaals. 95 Minuten später war alles anders. Die so lässigen und doch aufgeweckten Helden on the road, alle tot, ermordet, auch der trinkende Anwalt, Jack Nicholson, Nick Nick, Durchbruch als Schauspieler, erschlagen am Lagerfeuer, Rednecks in Pickups als Hippiejäger. Die Killer kennen nur die Alternative anpassen oder untergehen. Nichts von wegen wasn't born to follow Renitenz. Und doch, eine klare Botschaft, die The Birds für alle, für die ganzen Jungs und Mädchen der nach dem Krieg und dem Nazi-Massenterror Geborenen, formulierten. Ich bin nicht geboren, um zu gehorchen, zu folgen denen, die nicht verstehen, zu leben. Die schon wieder Kriege führen, ganz weit unten in Vietnam, wie Country Joe singt. Und die weiter abfällig über Juden reden und über Stalingrad ihre verkorkste Version daherfaseln. Mit denen nichts gemein. So I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing and run across the valley. Ist schon gut, Mama, ich blute nur. Roger McGinn führt den Dylan-Song auf und dann, nachdem alles vorbei ist, seine eigene Ballade von Easy Rider. Es ist der einzige Titel, der speziell für dieses Road-Movie geschrieben wurde. Alle anderen Titel, darunter Sachen von Jimi Hendrix, If Six Was Nine, The Band, The Electric Prunes, The Electric Flag, existierten bereits, waren mehr oder weniger bekannt, standen jedenfalls eigenständig für sich, erlangten aber nun im Kontext mit den Bildern einen neuen Stellenwert. Sie funktionierten ab nun nur in Verbindung mit dem Film. Wer sie hörte, sah Bilder, zugleich funktionierten die Bilder nur mit der Musik. Wer sie sah, hörte Steppenwolf, McGinn und die anderen. Eine geniale Symbiose des Aufbruchs. Jede Zeit bringt die Filme hervor, die in sie passen. Die Industrie, die großen Studios, die Politik können zwar weiter bestimmen, was gepusht wird. Sie nehmen Einfluss, agieren ihren Interessen entsprechend, greifen, um diese zu wahren, eventuell sogar zu harten Bandagen, zu Verbot, Zensur, Druck. Und doch werden sie auf Dauer die Zeichen der Zeit nicht ignorieren können. Keines der großen Hollywood-Companies wollte Easy Rider zunächst. Dabei hatte der Streifen lächerliche $375.000 gekostet. In den USA löste der Film bisweilen derartige Aggressionen aus, dass in manchen Vorstellungen reaktionäre Kinogänger bei der Schlusssequenz lautstark applaudierten. Also an der Stelle, wo die von ihnen verhassten Hippies ermordet werden. Dies schreibt Jürgen Struck in seinem Buch Rock Around the Cinema. Zwei US-Staaten verhängten sogar ein Aufführungsverbot für Easy Rider. Dabei war das Ende der Hippie-Ära längst programmiert. Gut, McGinn pflegte noch einmal die Legende. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Und weiter. Fließe, Fluss, fließe. Lass dein Wasser runterspülen. Weg von dieser Straße. In eine andere Stadt. Schön, aber Vergangenheit. Die Träume vom friedlichen Landleben, Love and Peace, waren vorbei. Captain America Fonda, der in der Landkommune zu seinem Kumpel Hopper noch zuversichtlich meint, doch, die schaffen es, glaub mir, er täuscht sich, wird abgeknallt. Finito. Easy Rider auf der Monstermaschine mit opulent ausladendem Lenker, auf der Captain America, lang ausgestreckte Beine, Füße in Boots, saß wie auf einem ausladenden Thron, Rückenlehne inklusive, auf deren Bügel sein Helm mit Sternen und Streifen prunkte, selbes Design wie der Aufnäher auf seinem Lederjackenrücken. Der Tank explodiert mitsamt den Greenbucks drin. Versenkte Dollarscheine. Verbrannt. Well, I were the president of this Easy Rider wurde zum kommerziellen Erfolg, der auch die Hollywood-Bosse überzeugte. Sie legten ihre Scheuklappen ab, startfrei für den Pluralismus nach der Devise: den Protest aufsaugen und abschleifen. Verdammt clever der Markt. Und doch, ich erinnere mich, wie viele von uns das Kino in meiner Heimatstadt verließen, ab dann lange Haare, Stirnband trugen und auf Demos gegen den guten Onkel gingen. Ein paar Daten zum Film Easy Rider. USA 1969, 95 Minuten lang, Regie Dennis Hopper, Drehbuch ebenfalls Dennis Hopper zusammen mit Peter Fonda, Musik, wie gesagt, Steppenwolf, The Birds, Jimi Hendrix Experience, unter anderem Darsteller Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Karen Black, Phil Spector. Ich verweise hier auf den glänzend geschriebenen Artikel von Gerd Schumann über das gleiche Thema. Gerd Schumann ist Journalist und Autor, er lebt in Berlin und er schreibt Reportagen, Features für Hörfunk, für die ARD und die Printmedien. Am Ende des American Dream wurde veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus, der Januar-Februar-Ausgabe 2013. Und damit sind wir auch schon ans Ende unserer Sendung angelangt. Ich verabschiede mich und wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine stressfreie Vorweihnachtszeit, viel Spaß, viel Optimismus und viel Power, um gegen die Bösartigkeiten dieser modernen Welt weiter anzukämpfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch. Tschüss, Agur. Am Ufer will ich sitzen, wenn die Schwalben überm Wasser jagen. Solange es im Graben quakt, sind die Frösche noch am Leben. Und wenn mich einer fragt, dann will ich sagen, ich war mit dabei gewesen. Tragen will ich, was ich tragen kann, und offen soll mein Wort sein. Und gehen, wohin ich gehen muss, will ich gehen, im Dunkel und im Sonnenschein. Aufrecht will ich stehen können, wenn sie meinen Namen laut verlesen. Mit meinen eigenen Augen sehen und meine eigene Antwort geben. Wieder weg will, will ich da, wo ich bin, gerne bleiben. Und ohne Furcht und Arg will ich für meine Sache streiten. Ich will mich nicht im ersten Wind von vorne auf die Erde legen. Denn dies ist meine Hoffnung und die will ich bis zum Ende nicht aufgeben. Im Nimmensland. Musik. Die Narren des Königs ritten ans Ufer der Nacht und lauschten dem Tamburin des Mondes, das die Stille bewacht. Sie zogen den Schnee mit Netzen an Land und schmückten ihn mit Dukaten. Und ihre Kappen leuchteten wie Segel von Piraten. Gut ist's, ein Narr zu sein, dann ertrinkst du in der Wüste und hältst das Sterben für ein Diadem. Gut ist's, ein Narr zu sein, denn die Unbequemen sind den Unbequemen stets bequem.